Einer geht, einer kommt. Zu Boden fiel. Und die Dunkel sie sein Raum. Und die Dunkel sie sein Raum. Und die Dunkel sie sein Raum. Und die Dunkel sie sein Raum. Einer kommt, einer geht. Geht schon lange. Don't this is a hell.